Ah, Apfel, ich werde noch hinter Apfel essen. Ah ja. Was bist du gesund? Bist du gesund worden? Also, hast du jetzt auch gesund oder so? Hast du deine Haare gefärbt? Viele Fragen auf einmal. Ohrenspitzen, schon ganz lang. Steht dir gut. Dankeschön schon. Du Menschen oder was? Ewiger Menschen. Kannst du bitte ein bisschen leiser reden, Hansi? Gerade ein bisschen leiser. Frag das einmal, was ich am Montag mache. Wir kommen es nie drauf. Okay, gib uns einen Tipp. Ich werde am Montag ist nicht zu Hause essen. Mhm. Und was? Wirst du das jetzt jeden Montag machen? Nein. Nur einmal? Nur diesen Montag. Nur diesen Montag. Ja. Wirst du von jemand anderem bekocht? Ja. Kennst du diese Person? Ja. Nein, eigentlich nicht. Nein, was rede ich für einen Scheiß? Geht schon wieder in so ein Spezialrestaurant? Nein. Du kennst die Person nicht, die für dich kocht? Oh, oh. Wird dir das Essen serviert? Ja. Passiert dann das öfters im Leben? Sitzt du beim Essen? Ja. Liegst du beim Essen? Mhm. In einem Bett? Mhm. Mit weißer Bettwäsche? Mhm. Ja, ja. Hat das irgendwas mit Essen zu tun? Oder lass sie doch erst selber drauf kommen. Er soll das selber nicht drauf in einem Hotel. Hat das irgendwas nicht in Hotel, ne? Aber mit Essen hat es in erster Linie. Leute, du hast den ganzen Kaffee austrunken. Ich hab nichts mehr da. Er ist mir irgendwie zu hart und zu stark. Okay, magst du mal ein bisschen? Das soll ich nur machen? Nein, ich krieg's uns Herzrasen. Nee, ich weiß nur, die kennt ihr ja so schlecht. Ich weiß ja gar nichts über die Hansi eigentlich. Ne? Ja, aber hast du ja jetzt zugehört, was ich alles schon erraten habe? Ja, er ist in einer Klinik. Mhm. Genau. In einer Privatklinik. Mhm. Ja. Und was macht er dort? Fettspenden. Spenden. Arschbackenoperation. Gemein. Ist das was Trauriges? Ja. Und schneidet er deinen Körper auf? Nein. Fahren sie dir durchs Pimpi rein? Nein. Das Knie? Nein. Endlich einmal nicht. Fettleber? Fettleber? Nein. Okay. Ich übersteuere, oder? Ist es am Oberkörper? Es ist am Oberkörper, ja. Im Armbereich? Im Schulterbereich? Ja. Eine Achseloperation? Na. Eine Achsel? Nein, ich glaube, viel weiter kommt sie nicht. Ich werde an der Schulter operiert. Schätze die Hörerschaft, nimmt jetzt die linke Hand. Saft, bitte. Ja. Nimmt jetzt die linke Hand und haltet sie mit der Handfläche nach unten und leicht gewölbt, gell? Dann nimmst du deine rechte Hand zur Faust, steckst sie in der linke Hand von unten eine. Das ist so wie eine Kupplung. Und dann hast du ganz natürlich den Daumen der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, gell? Zwischen Daumen und Zeigefinger und jetzt, der rechten ganz Hand. Natürlich. Ja, da. So weit, so und gut. Jetzt probierst du einmal mit deiner rechten Hand Druck auszuüben gegen den Daumen deiner linken Hand. Und du wirst merken, der bleibt drinnen, gell? Aber du kannst ihn sonst so bewegen. Jetzt stell dir vor, Daumen. Warte, ich habe das jetzt nicht gekriegt. Was soll ich genau machen? Druck gegen den Daumen ausüben. Und du merkst, der Daumen haltet das fest. Mit Zeige und mit Daumen. Zeigefinger und mit Daumen. Mit der Faust. Mit der Faust. Ah, okay. Übst du Druck gegen den Daumen deiner linken Hand aus und also du merkst, der haltet. Und das stellst du dir vor, ist das ventrale Labrum. Jetzt tust du es weg, jetzt probierst du es noch einmal und du hast die Faust im Gesicht. Und genau das passiert mit meinem Oberarm, der dann aus dem Schultergelenk heraus hüpft. Sir, du hast ja kürzlich die Dings ausgekegelt. Und jetzt, damit alle was zum Lachen haben, wollt ihr wissen, wie mir das passiert ist. Du bist umgefallen. Beim Putzen. Nein, nicht beim Putzen. Ich wollte meinen Schülern und Schülerinnen zeigen, wie ungefährlich es ist, von einer Landbank auf einen Weichboden zu springen. Mein Gott, nein. Upsi. Worauf mir der Weichboden unter den Füßen wegrutschte. Ja, fallen will auch gelernt sein. Im Fehler natürlich, ja, fallen will gelernt sein. Weil ich habe nämlich gedacht, ich kann mir das abfangen und habe dann daraufhin mit der linken Hand nach hinten gegriffen und die ganze Scheiße hat zum Dampfen angefangen. Und jetzt kannst du da einen neuen Daumen hinspaxen oder was? Sozusagen. Wirklich? Mit einer Körper? Mit einer Arthroskopie, na. Was ist das? Knochendübel, hat er gesagt, Herr Doktor. Arthroskopie. Ja. Und das. Im Aufwachraum ist aber nicht lustig. Na, da habe ich die ganze Zeit gedacht, dass mein Bein so liegt, dass die Zehen nach links außen zagen und hab's aber nicht gewusst. Wenn man so liegt, so mit ausgestreckten Beinen und man schaut runter auf seine Beine, sieht aber nicht, wo sie hinzangen, weil da dicke Decken drauf ist. Und ich habe gedacht, sie sind so nach links außen. Mhm. Und dann habe ich diese Schwester irgendwie zu mir gerufen. Ich habe aber noch nicht ganz gescheit. Also ich war ein bisschen damisch und habe mich schon reden können. Und habe mich dann irgendwie verständlich gemacht und habe gesagt, sie soll bitte das Bein gleich legen. Dann tun sie die Decken runter und es liegt Kerzen gerade da. Und ich möchte, upsi. Geil. Ich glaube, wenn ich einen Beruf haben wollen würde, im Krankenhaus, dann wäre das der Pfleger im Aufwachraum. Ich glaube, du hast so viel Spaß. Ist das the real life? Nein, ich glaube nicht. Da jammern alle. Ich glaube, vorher ist lustiger, wenn so halb betäubt sind. Bitte schaut, dass ihr euch nie die Schulter auskegelt. Okay, ich habe mir's. Okay, danke. Bitte schaut echt drauf. Okay? Ja, wir werden drauf schauen. Ja, wir kommen dann selten in die Verlegenheit, jemanden zu demonstrieren, wie cool wir sind und wie ungefährlich bestimmt das auch immer sind. Cool, ich wollte darauf hinweisen, wie ungefährlich du wolltest, ja. Wir haben ja gesagt, nein, ist nichts passiert und so. Und das aber meine Kollegin hat das sofort gesehen und gesagt, du gehst ins Krankenhaus. Das macht mir am meisten noch einen Unfall. Man springt auf und sagt, ah, ist nichts passiert. Alles gut, Auto ist hin, aber egal. Na, Titus, erzähl uns, wer hat uns denn heute diesen, wer ermöglicht uns denn diesen Tag? Ich hab leider nichts. Wir haben keinen Sponsor? Nein. Bio-Haferkekse. Ja, aber dann geh ich wieder heim, hörst. Nein, jetzt ernsthaft, wenn wir keinen Sponsor haben. Ich hab nicht gewusst, dass du so money-driven bist. Naja, das haben wir nicht B's, gell, aber ich meine. Ja, aber ich kann dich beruhigen. Sogar Zac Brown ist es nicht gelungen, für McLaren einen Namenssponsor zu finden für die kommende Saison. Es gibt keinen Namenssponsor für McLaren. Zac Brown ist der Manager von McLaren. Ja, na, es gibt schon Sponsoren. Es gibt Henkel, es gibt, nein, nicht Chardon, glaube ich, nicht Henkel, Chardon. Richard Mille oder wie der heißt. Und, aber, naja, es werden gerade die neuen Formel 1 Wagen enthüllt. Und der neue Sauber, das schlechteste Team vom letzten Jahr, hat heute ein neues Design. Es ist rot-weiß. Und sie haben Ferrari-Motoren, die unter dem Label Alfa Romeo laufen. Das heißt, es gibt Alfa Romeos wieder in der Formel 1 seit ewigen Zeiten nicht mehr. Wer war denn groß auf Alfa? Niemand. Aber im Rallye-Sport waren es gut. Wie heißt denn das Auto, das wie eine Blume geheißen hat? Lotus. Waren die gut? Die waren in die 60er gut. Jochen Rindt ist verunglückt in den Lotus. Und ist trotzdem nur Weltmeister geworden. Posthum? Ja, der einzige Weltmeister, der Posthum Weltmeister geworden ist. Das war ja Österreicher, oder? Das war eigentlich ein gebürtiger Deutscher, aber hat in Graz gewohnt, also ist er Österreicher gewesen. Jemand Alkohol eigentlich? Ich weiß nicht. Ist es das da? So ein Schwenker Cognac, würde ich nie sagen. So ein Schwenker Auslandsgin. Ich denke, dass wir so alte Männer sind. So alte Männer, dass man so einen Schwenker Cognac nehmen. Ich würde so einen Schwenker Gin wahrscheinlich schon annehmen. Ich bin in letzter Zeit so versnobbt. Ich habe mir das letzte Mal die teuersten Schuhe meines Lebens gekauft und seitdem bin ich versnobbt, obwohl ich sie noch gar nicht getragen habe. Was oder reden wir noch kurz über die Formel 1? Warte mal, ich überleg grad. Nein, die maßgeblichen Autos werden jetzt präsentiert in den nächsten Tagen und die einzigen, die wir schon präsentiert haben, das sind eh Nobodies momentan noch. Wann fängt denn die Saison wieder an? Zweites, drittes Märzwochenende. Ja, und du bist für Ferrari, oder? Nein, ich mag Ferrari nicht mehr, für seit Alonso gegangen ist. Ich finde McLaren gut und ich finde Renault gut und ich finde Mercedes nicht mehr so gut. Und warum findest du McLaren und Renault gut? Renault, weil es Underdog-Team ist und McLaren, weil Fernando Alonso mitfährt. Neulich Daytona 400, 24-Stunden-Rennen von Daytona angeschaut, weil Alonso mitgefahren ist. In Daytona gibt es auch eins. Ah, okay. Und hat man sogar die Geräusche. Du hast praktisch eine Webseite, wo du einen Hauptkanal hast, der kommentiert ist und dann hast du noch 1, 2, 3, 4, 5 Kameras in Autos ohne Kommentar, wo geil, du mitschauen kannst. Und wenn der Auto einen Unfall hat, dann siehst du es auch, wie es in der Werkstatt steht oder dann zerlegt wird. Haben da oft Autos Unfall? Wenn du 24 Stunden Rennen hast, hast du da relativ viel kaputte Sachen, die du reparieren musst. Und die Kameras in den Autos sind wie, nach was für einem Kriterium wird das ausgewählt? Ich weiß nicht. In welcher Deal? Ich schätze mal, dass jeder Produzent, jedes Label, jedes Auto praktisch mindestens eine Kamera drin hat. Und ich bin hergegangen und habe mir die Sounds vor die Autos angeschaut und ich muss sagen, mir gefällt der Ford am besten und der Porsche 911 natürlich. Der schlechteste Sound ist Audi und Mazda und BMW geht so. Wollt ihr es hören? Ja, ich würde es voll gerne hören. Okay, jetzt kommt Audi. Klingt nach einer Kreuzung. Okay, schlecht, klingt nicht gut. Als nächstes noch in ein paar Sekunden kommt BMW. Noch nicht, jetzt. Klingt schon ein bisschen besser, finde ich, aber auch noch ziemlich fertig. Klingt ein bisschen mehr nach Nähmaschine, oder? Oh ja. Als nächstes kommt dann ein Cadillac. Das ist jetzt Cadillac. Viel satterer Ton, der Cadillac. Mhm. Ich glaube, ein Cadillac hat sogar gewonnen. Wie ein Kätzchen. Ja. Und als nächstes kommt Chevrolet. Hm? Jetzt schalte dann noch kurz runter. Chevrolet klingt auch interessant. Das ist ja auch ein schnelles Auto, ne? Ja, gut, schnell sind sie ja meistens. Aber die Sache ist halt, bist du gerade in einer Kurvengeschlängel oder bist du in der Steilkurve? In der Steilkurve bist du immer Vollgas. Jetzt kommt der Ford, mein Favorite. Ja. Das finde ich super. Der hat genau das Richtige. Mhm. Das ist schlecht, gell? Das ist irgendwie ein Ortkupplungsgeräusch. Und am Schluss kommt noch. Ach, jetzt kommt nur der Mazda, der klingt nicht so gut. Mazda. Typisch japanisch. Jetzt wird gemütlich, ne? Ich würde sagen, oh, doch irgendwie ein bisschen bedrohlich. So hummelmäßig. Ja. Und am Schluss kommt dann der Porsche 911, das ist so der Klassiker. Ja. Der hat ein ziemlich gutes Sounddesign. Der hat so ein Röhren, so ein unterschwelliges Röhren. Das macht aber schon ordentlich Lärm. Auf jeden Fall. Du, eine kurze Frage. Kann es sein, dass Porsche nur noch Cayennes baut? Weil ich sehe nur Porsche Cayennes. Ja, das ist ja Wahnsinn. Na, die Leute sind einfach so ängstlich, dass sie große Autos kaufen müssen. Was ich jetzt noch erzählen wollte, ich bin heute in der Früh in die Schule gegangen und da gehe ich bei einer Privatschule vorbei. Das ist echt lustig, weil ich bin heute ein bisschen später in die Schule gegangen, weil ich in der ersten Stunde frei gehabt habe. Privatschule. In der also das sind wirklich, sage und schreibe, 6 SUVs hintereinander, okay. Haben sich gegenseitig blockiert. Ja, haben sich gegenseitig blockiert und ihre Kinder abgeworfen. Also ich brauche meine ganze kognitive Kompetenz. Ja. Du musst jetzt anreißen, ne? Ja, dass ich nicht a priori davon ausgehe, dass das ein Arschloch ist, der in so einem Auto drinnen sitzt, weil das darf ich nicht, finde ich, und das ist halt nicht gerecht und fair. Na, und natürlich ist es nicht in Ordnung, weil ich habe erst vor drei Wochen rausgefunden, und noch Vorurteile, egal wem gegenüber. Ich habe erst vor drei Wochen rausgefunden, was a priori heißt. Das ist eigentlich Wissen, das sich aus Wissen heraus generiert, oder? Im Vorhinein. Also ohne voraus, ohne technische Prüfung sozusagen, ohne echte Prüfung. Mhm. Manchmal. Dann kannst du a posteriori, komm ich drauf, dass es echt geschissen ist, so eine Wörter zu verwenden. Zum Beispiel jetzt. Ja, kennst du dieses Wort vom. Nein? Wie heißt er denn? Das ist Foster Wallace. Er ist ein Buchautor, der sich umgebracht hat. Genau, Tennisspieler. Ein Tennisspieler ist er. Ich habe mir gedacht, das ist Alkoholiker. Passt das zusammen? Aber ja, McEnroe hat angeblich auch einmal Drogen genommen. Ein Tennisspieler, ein Buchautor und ein. Kein professioneller Tennisspieler, aber er hat, glaube ich, früher viel Tennis gespielt. Oder warum ich die Assoziation habe, weiß ich nicht. Er hat einen Text geschrieben, der heißt This is Water. Und das ist ja so ein moralischer Kompass, keine Ahnung. Wo halt, man kann sehr viel daraus auserlesen. Ich lese halt aus dem aus, dass man nicht automatisch annehmen darf, dass jemand anders ein Arschloch ist. Dass er wahrscheinlich oder unter Umständen einen Grund haben kann, sich wie ein Arschloch zu benehmen. Nee, ich glaube. Und es liegt ja daran, wie das eine Mindset ist, ne? Also ich bin ja oft so, dass ich oft schon irgendwelche Situationen voraussehe und dementsprechend schon gelaunt bin. Mhm. Ja, aber es kommt ja immer auf Tagesverfassung, jeder Person an. Es ist ja nicht jeder Tag gleich, aber manchmal ist ja jeder Tag irgendwie gleich, ne? Also wenn du jeden Tag mit dieselben Verkehrsmittel benutzst, dann hast du irgendwie eigentlich nur mehr aber ein Bewusstsein dafür, wo du jetzt aufgehalten wirst. Ja, ich weiß nicht, und wie gehen wir damit um? Ja, ich denke mal jedes Mal, wenn ich sage, blödes Audi-Arschloch. Ich finde ja arg, ne? Ich denke sowas gar nicht. Ja, doch, Ruhe in der Verkehr. Und wenn man sich überlegt, was die Wohnungspreise da kosten, die Flächenpreise, und die dürfen dann parken für 120 Euro im Monat. Im Jahr? Im Monat? Im Jahr. Hm. Ich denke mal gerade vor. Ich habe jetzt dann die Möglichkeit auszuprobieren, wie das ist, ohne Auto familiär in Wien zu sein. Ist das Auto bald weg? Das Auto ist eigentlich schon weg, ja. Ich komme drauf, man braucht es nicht. Ich habe jetzt dann auch mit der Frau geredet und gesagt, was unser Auto kosten wird, gell? Also entweder du kaufst ein neues. Ja, 300 im Monat circa. Ja, okay. Ja. 300 Euro im Monat. Mindestens. Wenn wir sagen, wir haben 300 Euro im Monat für Taxi, Car2Go, Go Urban, das ist der Elektroroller, den ich jedem ins Herz legen kann, habe ich schon ausprobiert, ziemlich geil, freue mich schon wieder, wenn es Frühling ist. In welchem Rahmen hast du noch ausprobieren dürfen? Im Rahmen, dass ich die App abgeladen habe und meinen Führerschein eingescannt habe und den geschickt habe und dann kannst du mit dem Free-Floating... Steht der überall um? Der steht überall um, ja. Jetzt mit der App zu finden, ja, jetzt gerade nicht. Und der Helm ist hinten drinnen und du hast ein eigenes Deckele für deine Haare, damit du die nicht mit dem grausigen Helm aufhörst. Ich habe in Berlin eine Schwalbe, eine elektrische gesehen, zum Ausleichen. Sehr schönes Gerät. Diese 300 Euro haben wir jetzt dann als Budget für vorne. Und ja, ich glaube, wir steigen besser aus damit. Die war vergangenes Wochenende bei den Eltern und haben wir beim Lutzentransporter ausgegeben. 20 Euro Zeit. Für eineinhalb Tage, Alter. Die sind am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Nein, ich habe nicht gedankt. Das kann aber aufkommen. Gutschein vom Lutz ist eine super Sache. Ich finde halt irgendwie Autos besitzen ist total anachronistisch, wenn du in der Stadt wohnst, in meine Augen. Ja. Also, ja. Ich sehe es total ein, wenn ich am Land leben würde, gell? Man also muss zum Beispiel im Waldviertel, Oberkärnten, auf der anderen Seite, Südoststeiermark. Du brauchst das Auto. Dafür hast du weniger Miete, oder ja, hast ein eigenes Haus, aber hier hast du eben zuerst viel für die Wohnung, aber dafür brauchst du eigentlich nicht so viel für den Verkehr. Ne? Ja. Das man kann sich auch für Sachen liefern lassen. Beispiel, wird. Ein riesengroßes Kastel von Ikea habe ich mir jetzt liefern lassen. Wie viel hast du gezahlt? Lieferkosten? 60 Euro. Oh, aua. Also 59 geht? Euro. Ja, sicher geht es. Das Kastel hat, ich weiß nicht, 498 Euro kostet. What the fudge? Also, aber warte mal, das Gitterbett, was er kriegt, das kostet 600 Euro. Ja. Nee, aber das ist Zirbe, Alter. Na und? Was hast du schon? Aber ich verstehe, dass das 60 Euro kostet. Ja, klar, ich meine. Der ist ja eine halbe Stunde unterwegs. Das sind, und Menschen. Der hat das alleinig da aufgezahlt. Zart, und das waren, ja, alleine, weil der zweite Heinzi ist nur gekommen zum Wisch unterschreiben. Und das waren 13 Pakete. Okay. Zwischen 17 und 22 Kilo. Wo ist denn dieser Schrank? Jedes ich sehe diesen Schrank hinten drinnen steht da im Schlafzimmer das große weiße Ding. Ah, der ist wirklich der really ties the room together, dude. Ja. Aber es ist noch nicht fertig aufgeräumt. Naja, auch nicht schlecht. Na gut, dann ist es schon wieder. Und ja, ich finde 60 Euro für das, dass der das alleinig im dritten Stock bis in mein Schlafzimmer einzahlt. Der hat die Woche nichts anderes. Lieferung am gleichen Tag noch in Vaduz haben sie gesagt, ja, zwischen Tag. 18 und 22. 20 Uhr wird geliefert und ich merke, ich muss um 18 Uhr daheim sein. Zwischen also, 18 und 22 Uhr. Das ist eine externe Spedition, die irgendwie so mit denen zusammenarbeitet anscheinend. Von Ikea selbst. Anscheinend. Mitarbeiter von Ikea? Ja, nicht der aus der. Der wird nicht vorher Frühstück richten und Fleischbällchen kochen und nachher liefern. Jetzt ist er das Suchunternehmen. Ich weiß es nicht. Okay, ja. Er hat jetzt keine Ikea-Jacken angehabt, aber. Ich weiß es nicht. Ja, der hat wahrscheinlich kurz Leiberlau gehabt. Da kommst du ja ordentlich ins Spiel. Er hat sie auszogen auf dem Weg, ja. Geil, war so Coca-Cola-Light-mäßig. Nein. Hast du uns nicht Alkohol versprochen? Ach ja, so. Bitte nehmt euch was. Ja, wo ist der Schwenker? Es gibt keinen Schwenker. Darf ich ein bisschen was von dem Hausarzt? Nimm, ja. Das ist nicht der da hinten. Ich trinke in dessen Alkohol. Ist das der mit Wodka? Das ist der mit Wodka und da hinten sind... Also nein, den muss ich nicht mit Wodka. Ich hab... Was soll denn das mit den... Ja, du kannst da einen schickeren annehmen, oder? Ah, die Luftballon hast du eigentlich bei dir. Das ist das Kostüm. Oh, Uso. Gewesen. Von Fasching? Ich trinke Uso, was machst du so? Das kannst du so, hat Uso fürs Uso. Titus, trinkst du mit mir Uso? Ja, wenn es mal eine Kleinigkeit einschicken. Ja, ich lass ihn einfach da stehen. Ah! So. Schon Ewigkeiten kein Uso mehr getrunken. Passt, und damit haben wir uns den Explicit-Button da richtig verdient. Zurück zu den Ballons. Ballons. Ja. Das ist die Verkleidung vom Stefan gewesen. Dass die Luft so lange drin bleibt, gell? Ja, der als Weintraube gegangen ist. Na, was mich viel mehr fasziniert, ist, dass manche total prall sind. Ja, aber das haben wir ja extra so gemacht. Ja, aber manche sind schon viel mehr eingegangen. Ja, aber wir haben es extra so groß aufgeblasen und kleiner aufgeblasen. Mhm. Aha. Nicht alle, es waren nicht alle von Anfang an gleich. Also eine schöne Halskrause aus Ballons wäre schön, oder? So. Ja, aber da sieht man gar nichts mehr aus. Stimmt, das ist. Mein Ohr zwickt irgendwie ein Ding sonst drinnen. Ich glaube, diese eben so große Ohren für das Ding sind. Ja. Du tust ein bisschen dran. Was trinkst denn du, Peter Pale and Mary? Das Bier, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast, ist sehr lecker gewesen. Ja, sehr gut. Freut schwarzes mich. Bier. Also, wie war Berlin? Erzähl von Berlin, wissen. Genau. Ja, der Grund für die Reise war, ich habe meinen Henry Rollins angeschaut. Geil. Spoken Word Performance 2,5 Stunden ohne Pause. Alter, hat er gequatscht und Fotos hergezeigt. Im Radio in Berlin Brandenburg, Sender Berlin Brandenburg Radio Kultursaal oder sowas wie bei uns gibt es ja so ein Radio Kulturhaus. Ich habe mir ein paar Sachen anschauen wollen, das war zum Beispiel der Bierpinsel. Das ist in der Schlossstraße, also ein altes, ehemaliges Restaurant. Das kann man das dann, ich möchte es einmal kosten, bitteschön. Ich hab's noch nicht so lange gekauft. Steht ja ein Datum um, wie... Ich hab kein Datum gesehen. Darf ich mal? Das riecht ein bisschen nach Gras, oder? Nein, ich weiß nicht. Pale Ale. Mir schmeckt's nicht. Warst du bei Mustafas Gemüse-Kebab? Aber ich habe etliche Laden im Beständchen gesehen, wo eine wahnsinnige Schlange ist, als ob der Osten noch zu hätte. Schau, arg. Als ob der Osten noch zu hätte, ist gut. Ja. Aber bist du dann, hast du die Laden angestellt? Nein. Ich habe eine Currywurst, wir haben mal Nudeln gegessen am Zoologischen Garten. Oh, da wo die Christiane F. wohnt. Ja, ich habe sogar man kann sich immer so wunderbar am Mercedes-Stern orientieren, der immer so oben ist und sich dreht. Sie ist ja schon wieder betrunken. Ich fahre nach Budapest. Wann denn? Kaufst du Budapester? Was machst du dort? Ja, das muss ich mir noch überlegen. Was gibt's zu machen dort? Baden. Ja, kommt drauf an, wenn du hinfährst. Baden, gell? Jetzt am Wochenende. Muss beruflich hin. Du Wochenende kannst jetzt am Mann gehen und du die ganzen anderen Frauen anschauen. Ja, und das Gellertbad, oder wie das heißt. Ein Bekannter von mir hat sich massieren lassen und ist unsittlich berührt worden. Was? Mhm. So am Popo? Ja, die Muschi. Wohin? Muschi. Aber das ist eh schon wieder 8 Jahre her. Also. Ich habe gedacht die ganze Zeit, dass ein Mann massiert worden ist. Und dann habe ich gedacht, wo ist der berührt worden? Nein, bekannt ist von einem Mann massiert worden. Okay. Ja. Moment. Ja, okay. Vielleicht ist das der ungarische Style. Vielleicht gehört das so. Ja, wieso? Was hast du da beruflich zu tun? Nein, ich habe gedacht, ich fahre mal hin das Wochenende. Ein Weekend-Trip. Ja. Ein Bad? Ja, Bad habe ich mir gedacht, eins. Werden wir schon noch sehen, ein bisschen was Sachen anschauen. Mit Zug? Ja, Papier, hast Papier. Bulldog. Bulldog heißt Geburtstag, glaube ich, oder? Bulldog, irgendwas mit Bulldog. Badwäsche. Bulldog heißt, glaube ich, Geburtstag. Kara Johnny heißt Weihnachten, so hat mein Mathelehrer geheißen. Kara Johnny. Habt Acht heißt Tabak. Clint Eastwood, Nementi, Mac Ascheget heißt, wir sind hier nicht im Wilden Westen, Clint Eastwood kann ja nicht den Arsch retten. Nein, das haben wir genau da, wo wir vorhin gewesen sind, wo praktisch du wegen den Gendern das schlecht findest. Genau. Aber das Deklinieren ist ja dieselbe Art und Weise zu denken. Ne? So eine andere Art und Weise zu denken. Ich habe zum Beispiel heute in der U-Bahn ein Gespräch mitgehört und die hat telefonisch in oberösterreichischen Dialekt geredet. Und ich habe mir das versucht zu vorstellen, wie das auf Wienerisch klingen würde. Und das Wienerische hätte wirklich, wie sagt man da, geschäftig nennt man das. Ne? Geschäftig ist nur die feine Ausdrucksweise, aber geschäftig. Ja. Also wenn die Wienerisch geredet hätte, dann hätte man doch so ein Gefraßzack, ja. So eine bessere. Apropos Oberösterreich. Ja. Falls jemand oberösterreichischen Dialekt hören will, muss er meinen neuen Podcast hören. Der heißt Verkehr vom Tor und da redet der Oberösterreicher mit. Verkehr vom Tor? Verkehr vom Tor, ja. Wir haben uns nicht getraut, 2 Minuten wegen Behinderung. Also ich habe mich nicht getraut, 2 Minuten wegen Behinderung. Und mit wem redest du da in Oberösterreich? Mit Stefano Agile und wir reden über Eishockey. Agile Stefan? Ist das der Programmierer? Der flinke Stefan. Wirklich? Hat der so einen schnellen Finger, oder was? Super cool, ja. Nein, der heißt, ja, ist wieder Herr Hartkern, der nicht wirklich Herr Hartkern heißt. Der heißt in Wirklichkeit Henk Feini. Es ist der zuständig ist für meine Beziehung. Was? Hä? Der Herr Agile. Echt? Mhm. Wie zuständig? Ja, nicht so ganz. Du kennst ihn ja mal. Ich sehe ihn am Sonntag, soll ich mal schöne Gruß von dir ausrichten? Ja, soll ich mal schöne Gruß von mir. Ich kenne ihn seit er 16 ist. Und wie oft hat's der Podcasten? Nein, wir haben jetzt einmal ins Blaue geschossen, da war er mit der Qualität so unzufrieden, dass ich gesagt habe, wir nehmen noch einmal auf. So schlechte Inhalte. Nein, es ist, remote. Was heißt das? Ach, ich weiß schon. Was heißt das? Ist uns Fettenschädeln kein Begriff. Weil wir wissen nicht, was das ist. Wir schaffen das hier nicht. Aber jetzt habe ich gerade einen Weg gefunden. Das Einzige, es hat natürlich wieder ein bisschen Probleme gegeben. Glaub ich, sagt er. Naja, es hat wieder ein bisschen, also auf der einen Seite hat es super funktioniert, aber auf der anderen Seite ist mir weglaufen. Das Kabel ausgerutscht von meinem Interface. Und dann, weil ich halt im Schaukelstuhl gesessen bin. Und dann ist es zusammen ausgerutscht. Und das nächste Mal werde ich ganz brav am Tisch sitzen und dann kann das nicht mehr passieren. Ja. Und nichts mehr angreifen. Und deswegen endet der Podcast ein bisschen abrupt, aber ich habe mir gedacht, für die erste Folge, who the fuck cares. Wenn man bedenkt, ganz kurz, dass eigentlich die Saison ja schon fast wieder aus ist und wir jetzt anfangen, einen Podcast über die Saison, also ist es dann gar nicht so schlimm. Ja, dann legt es mit nächster so richtig, startet durch. Genau, ich habe mir gedacht, wir fangen jetzt einmal an, die erste Staffel. Und so Tuscheleien, ne? So. Ich mag jemanden, das ist ja ganz interessant. Ja. Nein, danke, ich habe... Ja, und das ist nicht gut. Aber ich habe jetzt... deswegen remote, weil du... Er wohnt in Graz. Ich hätte mal gedacht, in Oberösterreich. Nein, er ist Oberösterreich, aber er wohnt in Graz. Ja gut, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, okay. So wie ihr Kärntner bin, der in Wien wohnt. Ja. Und du ein Niederösterreicher, der in Wien wohnt. Und die Steirerin, die in Wien wohnt. Du bist der Steirerin? Ich war vor einer Woche war ich langlaufen in Gutenbrunn. Ja, ich mag auch langlaufen. Ich hab mal Langlaufskier beim Marschall ausgeborgt, vom Marschallwirt. und habe da, naja, ungefähr 7 Kilometer sind wir gefahren. Ja. Und mittlerweile gibt es sicher schon 20 Kilometer Piste. Geil. Gibt es jetzt in Wien noch eine Piste, eine neue Neupe, Benutzungsgebühr. Er zackt so und sagt 4 Euro Benutzungsgebühr. drei Bier bitte. Ja, ich habe Schwierigkeiten. Das ist der rechte Finger. Der, der rechte Finger. Ja, aber der rechte, nur der linke Finger. Erzähl uns, lieber, wo ist in Wiener Loipe? Auf der Donauinsel? Nein, ich habe nur eine Überschrift gelesen. Gehört, dass es geöffnet, ne? Ab heute geht's los, ja. Ist wahrscheinlich relativ so Schnee ist. Unsympathisch, ne? Ich weiß nicht, die Leute haben zu mir noch nichts gesagt. Prater hast du gesagt? Ich weiß nicht, ob sie unsympathisch sind. Prater hast du gesagt? Man könnte den Prater und auf der Donauinsel machen, oder? Jawohl, na, Donauinsel sicher nicht, oder? Ich weiß nicht, wo. Aber das wird sich anbieten, die Donauinsel. Obwohl ich das nicht gesagt habe. Ein Bäuerchen gemacht. Nein, ein Bäuerchen, wie nennt man das? Hickstabs? Hickstab? Brennt dein Sod. Was? Hickstabs. Hickstab. Hickstabs. Ich hab lange Zeit, also mir hab, sowas hat mir öfters noch im Essen, und ich habe lange Zeit gedacht, wenn man aus der Nase ausatmet, riecht der daneben, der sitzt nicht, was da rauskommt. Das ist wie ein Filter. Süß. Ja. Und speib bitte nicht auf mein Mikrofon. Entschuldige, aber der Uso, der treibt ja furchtbar. Der Uso ist auch groß. Ja, du halt Wasser dazu, du ein ganzes Kaffee, Name. Das geht jetzt direkt rein. Kaffee? Was ist mit Alter, dir? Alter, da stimmt was nicht. Du bist so pervers. Was denn? Was denn? Jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt vom Podcast angelangt, wo der Titus irgendwas Ekelhaftes macht. Das ist also ein Mind-Reset. Ja, Mind-Reset. Aber es ist jetzt schon mal gut, dass ihr nicht mehr nebeneinander sitzt und euch gegenseitig angreift. Ja. Aber er hat seine Tentakel schon wieder ausgestreckt. Irgendwann stört mir seinen Fuß auf meinen Fuß. Ja, stimmt. Jetzt merke ich es erst, die Kontrollierung greifen, weil du bist uninteressant. Ja, eben. Weil jetzt ist es ja wurscht. Wenn man... Das heißt WC auf Gebärde. Aha. Bringt voll was im Podcast. Ja. Ist aber, Es gibt verschiedene Sprachen. Ja. Mhm. Also Kärntnerisch und Steirisch. Ja, macht den Gebärdensprachkurs. Wollt ihr wissen? Es gibt einen Spruch. Wie ist dein Gebärdenname? Ist das ist die Frage. Mein Gebärdenname? Der ist doch zweimal, dreimal die Woche oder so. Ist nicht wenig. Der ist einmal die Woche. Mein Gebärdenname ist so. Bist du fertig? Und Spital heißt voll geil, habe jetzt. Es gibt also nämlich zwei Finger auf nein, den. Nein, verroten her. Die Leute sollen das selber außerfinden. Wie kann man eigentlich Namen in Gebärdensprache konzipieren, ohne dass damit der andere weiß, wer gemeint ist? Naja. Das ist nicht so wie bei Dieter Indianer. Hurzu, wir kennen dir was. Hurzu, ich kann es erklären. Es gibt das Fingeralphabet. Buchstaben. Da kannst du mit das Einhändige verwenden, weil das Zweihändige, das wir in der Vorschule gemacht haben, das ist von den Nazis, das wollen wir, glaube ich, ungefähr, gell? Sowas. Das einhändige Fingeralphabet hast du für jeden Buchstaben an. Ich bin sicher, nach dem Krieg hätten die Nazis das Einhändige übernommen, weil die dann hat so viel Versehrte gegeben. Wahrscheinlich. Und taube Leute. Jedenfalls kannst du den Namen zum Beispiel schauen, das ist Titus. Wieso? Also, das sind jetzt drei, vier. Das ist T. T. Das ist I. I. Das ist T. Das kennst du vom ersten T noch. Das ist U. Und das ist S. Und das ist es? Jetzt habe ich den Namen buchstabiert. Ja, aber damit man nicht die ganze Zeit das machen muss. Initial. Das ist übrigens die Gebärde für Buchstabieren. Ja. Kannst du dir eine eigene Gebärde überlegen? Die Biene hat sich das überlegt. Es ist so, bei uns, also unser Gebärdensprachenlehrer hat gesagt. Du kannst das auch? Wir sind echte Podcaster, wir müssen Gebärde. Wir kennen den Gebärdensprachen-Podcast, oder? Wäre das nicht fucking awesome? Dass es eigentlich so ist, dass man irgendwas Markantes, also entweder ein markantes Ding im Gesicht oder am Körper oder irgendwas, was dich selbst sozusagen auszeichnet. Zum Beispiel gibt es in Graz einen, der heißt so, also die Geste ist so, dass man, ja, wie wenn man einen Teebeutel immer ins Heferl reintut, so tunkt, ja, so raus rein, weil er jeden Tag einen Tee trinkt, ja, und immer so tut halt. Und das ist sein Zeichen, das ist sein Markenzeichen sozusagen, und deswegen ist das sein Name, ja. Mhm. Und ich habe damals ein Piercing gehabt und habe halt sozusagen diesen Namen bekommen wegen einem Piercing, weil das war. Hast du ihn von ihm gekriegt? Ja. Ich hätte mir auch einen aussuchen können, wenn ich wollen hätte, aber er hat gesagt, dir würde ich jetzt sozusagen den Namen geben, und ich habe gesagt, ja, passt. Was ist denn eigentlich der Gebärdename für Adolf Hitler? Gibt's da auch ein Zeichen? Internationales? Ich habe ja. Die hat ja sogar ein Emoticon sogar eigenes. Echt? Der hat ein eigenes Emoji? Ja, oder Emoji? Ja, aber eher in Runenschrift, glaube ich. Adolf. Gebärde. Adolf und zwar Winkler. Adolf Hitler, Linkler ist so ein Dings. Und was hat er ganz? Oh Gott, wirklich? Ja, warte mal, das ist Österreich. Jetzt schauen wir mal, wie die Bulgaren tun. Um Himmels Willen. Okay, der Bulgare macht so. Also, Import, also hat der Quer, so. nicht horizontal, vertikal. Nein, der, und die Hitler hast auf Österreichisch mit den Fingern nach unten. Ja. Und dann du machst Gruß. Die Mundgebärde dazu, Hitler. Okay? Und auf Bulgarisch sind die Finger aber so. Ja. Oder? Warte, lass mich schauen. Ja. Das sind sie so und Hitler. Auf Deutsch? Ja. Weil das ist was anderes. Schau, die Deutschen machen so. Aha. Isländisch? Isländisch? Ja, warte. Jetzt du. Die Isländer machen so. Mhm. Italiener? Aha, die machen so. Auf Kroatisch? Was sehe ich denn Hitlergruß auf Kroatisch? Ja. Wahnsinn. Und die Bulgaren? Na, Weißrussland haben wir gesagt. Die machen so. Auch nicht schlecht. Und, also schon. So. Da schaut ja nach Erkältung aus. Die Chinesen machen so. Gut. Jetzt wissen wir es. Voll großartige. Aha, für USA ist nur so. Ich habe eine großartige App, die heißt Spread the Sign. Wo man Gebärdensprachzeichen international Gebärden sozusagen. Ja, ja, genau. Das ist ja cool. Kostet 5,50 €, wenn man sich freischaltet. Wann habt ihr das erste Mal mit Gebärdensprache Berührungspunkte gehabt? Ein Freund von mir hat gesagt, er schreibt jetzt eine App für Gebärdensprache, nicht dem. Und hat gesagt, dann habe ich gesagt, okay, das klingt eigentlich cool, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich mit ihm den Intensivkurs gemacht, der 1.1. Und jetzt mache ich den 1.2, aber ein Semesterkurs. Ist er gehörlos? Wie oft verwendest du es? Das ist der Marco. Wie oft verwendest du es? Also brauchst du praktisch, das? Naja, nein, er schult ein bisschen, aber eigentlich auch nur mit den anderen Lehrern. Aber ich habe vor, das in mein, wie soll ich sagen, in mein Teaching-Portfolio einzubauen. Mhm. Und jetzt dann halt schauen, dass ich zumindest auf B2 komme. Okay. Naja, ich habe jetzt extreme Schwierigkeiten gehabt, weil Antenna-Pod ist ja super. Ja, ja. Aber hat es immer bei mir aufgehängt und jetzt habe ich Podcast Addict und ja. Es läuft super, bin ich sehr zufrieden damit. Okay. Bist du eigentlich schon. Kannst du bitte nicht in mein Mikrofon speiben? Ah. Dieser Uso. Habt ihr eigentlich Opernball gesehen? Nein, sowas. Wir hätten es ja eigentlich machen sollen. Ja, ich habe es mir auch gedacht an dem Tag, aber erst ist mir das eingefallen. Ich glaube, wir wollten eine Tradition daraus machen. Oder? Vor 2 Jahren aber haben wir das gemacht. Voll scheiß Tradition. Habt ihr euch einen Jingle gehört, auch gehört, den ich gebastelt habe? Was hast du einen Jingle gemacht? Ein Opernball-Jingle. Ihr seid gefraster. Deswegen habe ich es nicht gezeigt. Ich hab keine Idee, wo hast du das auf Facebook geschickt, oder was? Ja, auf Facebook, ja. Genau, warte mal, ich konnte es nicht auf. Darf ich da ganz ehrlich sagen, Titus, auf Facebook, gell, ja, mein Facebook-Account, ich sag's jetzt öffentlich. Ah, deswegen habe ich es auch auf jetzt betreut von seiner Frau. Mein deswegen, die hat's geliked, aber deswegen habe ich es auch auf YouTube hochgeladen und dann praktisch das als. Das ist nicht Fischer Z Berlin, oder? Und dann habe ich es eigentlich auch das als. Von dir. Hab ich mir aber auch nicht umgekehrt. Getweetet habe ich es auch, aber das ist im Twitter. Fischer Z Berlin habe ich wegen dem Herrn. Im Twitter geht ja sowas leicht unter. Wegen dem Herrn Feuer. Fischer Z Berlin habe ich da geschickt, weil du noch Berlin geflogen bist. Ja, stimmt. Ah, okay. Ja. Na, geschickt habe ich es eigentlich nicht separat, genau. Jedenfalls ist da der Sebastian Kurz auch dabei. Und ich habe, das ist unglaublich. Wir haben einen Fetzenschädel. Manche Leute, wenn die reden, dann haben die eine sehr, sehr klare Aussprache. Aber wenn du diese Aussprache um 75%, also um ein Viertel verlangsamst, dann klingen die, wie wenn sie so besoffen werden, wie der Wolfgang Ambros. Herr Bundeskanzler, Sie sind ja bekannt als steuersparend, steuerschonend. Das stimmt, ja. Aber der Opernball heute ist ja ein First-Class-Flug eigentlich. Das ist ja die Concorde. Wie schaut es mit dem Catering in der Kanzlerloge aus? Also bis jetzt haben wir noch nicht viel konsumiert, aber ich werde sicher nachher das eine oder andere Glasl bei. Es geht noch weiter. Entschuldigung, darf ich ganz kurz vor? Ist es original kurz? Ja. Der hat erst gesagt, also bis jetzt haben wir noch nicht viel konsumiert. Ja, das hat der erste gesagt. Das hat er gesagt, aber nicht in der Geschwindigkeit. Ich habe das verändert. Ja, es langsamt verlangsamt, oder? Aber der zweite Teil ist total super. Das beste Interview kommt ja. Ja, Code 1842 darf ich vorstellen. Ihr zerstört ein bisschen mein Bild von strengen Wiener Symphonikern. Alles. Wer ist das? Denn irgendwie klingt es nicht so danach. Gar nicht so streng, oder? Du hast ein wunderschönes Kleid. Magst du mal in meine Tuba greifen? Ja, also ich würde sehr gern in deine Tuba greifen. Ist das nicht so toll? Entrückt, ist das original oder das was? Das ist ein Original, ja, entrückter. Oh, was ist? Was ist? Was ist? Alter, das tut doch weh. Ja, für das bin ich echt 3 Stunden vom Fernseher gesessen, damit du ich diese Perle rausfiltere. Sie hat erst gesagt, ja, ich würde gerne deine Tour ergreifen. Ja. Aber abgesehen davon, dass ich zu ihm gesagt habe. Er hat ja viel besser gesagt, du hast ein schönes Geil, Max, sehr, sehr betrunken geklungen. Ne? In Gottes Namen. Wie eine Regie, die das ausschneidet. Warum bin ich denn der Einzige, der jetzt noch ein bisschen einstunden bleibt? In der Tour war nämlich eine CD von dieser Band. Ach. Es wird nicht besser. Ah, übrigens, ich habe mich inskribiert wieder für dieses Sommersemester und habe einen einzigen Kurs. Ich habe übrigens einen 5er geschrieben. Oh je. Aber ich mache die zweite Prüfung nicht, interessiert mich nicht mehr. Entschuldigung, ich bin jetzt ein zweiter Subscriber von unserem. Ach, das ist schön. Empfehlen Sie uns weiter. Ich tue das einmal alles liken. Der Kurs heißt Radiophoner Raum zwischen Elektromagnetismus, Kampf und Kunst. Und da geht es um das Einzelmedium Radio. Physikalische Grundlagen des Radios, elektromagnetische Wellen, Ich hab mir schon vorher durchgelesen, aber es ist jetzt schwierig. Aber das ist jetzt normal. Das ist schwer. Planst du gerade dein Studium einfach? Ich nehme noch ein Stück Kuse. Dann mache ich UG Online auf. Was ist UG Online? Uni Graz Online. In Gottes Namen. Entschuldigung, ich könnte noch ein anderes Thema reden. Und zwar, wenn ihr zum Ort geht, und das ist Winter, hängt ihr dann euren Mantel auf oder könntet ihr ihn über euren Schoß legen? Einmal so. Ich hänge ihn jetzt auf. Ich gehe eigentlich nie zum Arzt. Ist es, weil ich alt bin? Man soll zum Arzt gehen. Beim Zahnarzt hänge ich es nie auf, weil ich ehrlich gesagt, nein, Zahnarzt eigentlich nicht. Beim Zahnarzt habe ich das letzte Mal aufgehängt. Ich war bei Herrn Hartkerns Zahnarzt. Ja. Ja, leider war das Problem. Hat er mir den Zahnarzt empfohlen, war ich das erste Mal dort, hat er mir eine Blondeneige gemacht, obwohl sie eh gut war, aber sie hat nicht so schön ausgeschaut. Echt? Wahrscheinlich. Hat er die gefragt oder hat er einfach getan? Nein, er hat einfach down, weil es ist so, dass beim Zahn unten da Blomben waren und da ist so ein bisschen dunkel ausgestanden. Oh, und ich glaube, mein alter Zahnarzt hat einen Grund gehabt, warum er das so dunkel rausstehen lässt. Ja. Weil nämlich, der hat mir im Dezember mein Zahnarzt jetzt auch, die Blombe neu gemacht. Aber das ist beim bleibenden Zahn. Und im Dezember das gemacht und jetzt davor 2 Wochen ist sie in der Früh die Blombe im Mund gewesen. Fucking hell. Und ich habe mir gedacht in der Früh so, warte, da ist was. Dann habe ich es mir so in die Hand gespuckt und er macht, ein kleiner Käfer. Es hat echt ausgedrückt wie ein kleiner Käfer. Dann habe ich gedacht, okay, was war das denn für ein Blomben? So ein Plastik oder so? Amalgam. Aber das scheint schon ziemlich oft verbreitet zu sein, dass Leute einfach irgendwas machen, Zahnärzte, und gar nicht fragen, ob die das machen dürfen. Ja, ja und dann echt? Hat das und jetzt hat er es nochmal gemacht und hat mir nachher gesagt, wenn das jetzt wieder nicht haltet, dann mache ich ihnen eine Weiße einige. Weiße? Weil die beste Weiße, oder? Du hättest mir gleich die Weiße geben können. Aber ich hätte diese 70 zahlen? Euro zahlt. So. Ja, ist mir wurscht. So. Wenn ich einfach nicht nochmal da jemanden da herumbohren müsste. Aber Amalgam? Naja, alleine. Ist doch besser als wie Weiß. Ist Amalgam so, das ist die Kasse, oder? Ja, nein, genau. Ja. Und das Problem war halt irgendwie, dass das so blöd liegt. Und alleinig seitdem die Blomben draußen war, dieser Schmerz war so grausig. Ah, ja. Und dann habe ich eh schon 2 Tage warten müssen auf den Zahnarzttermin, obwohl es weh dann hat. Und dann komme ich dorthin und dann hat er mir auch noch weh dann. Oh. Und dann hast du keine Spritzen verlangt? Wieso nicht? Ja, ich habe am Anfang gedacht. Du musst mit weinerlichen Augen zum Zahnarzt gehen, damit er gleich fragt, Spritze? Ich habe am Anfang gedacht, ich will spritzen. Und dann bin ich dort gesessen und habe gedacht, es ist echt lächerlich, wenn nein, du sowas nicht. Spritzen zu ist verlangen. Nein, ist echt, kannst du das nächste Mal mitgehen und sagen, sie will spritzen haben? Ja, man muss eh dafür bezahlen, oder? Ich könnte ja der Support-Animal sein, bin ich. Ja, bitte. Und beim Zahnarzt brauche ich mittlerweile, am Anfang war das nie ein Problem, aber beim Zahnarzt, ich hab schon gewusst. Schmerzen sind einfach nicht geil. Ich verstehe nicht, warum. Nein, ich hab vorher schon sicherheitshalber Schmerztabletten genommen, damit ich nicht so viel spiele. Eine Kollegin von mir, das sollte ich nicht machen. Ja, aber ich hab gedacht. Eine Kollegin von mir sagt, ich lass mir jetzt eine Weichheitszahn operieren, aber ohne Spritzen. Ich denke, Alter! Nein, das kannst du machen. Das hat sie gemacht. Die macht es. Die haltet alle die Spritzen nehmen für Lulus. Wenn man denkt, ja, dann haltest du halt für Lulus. Weisheitszahn. Nein, kann man schon Spritzen nehmen. Hat sie Weisheitszahn oder hat sie eine Wurzelresektion? Das sind dann Schaß. Also wie sie mir damals den Weisheitszahn gemacht haben, die haben da weggefräst, haben sie was aufgeschnitten, gefräst und solche Sachen. Nein, also ich würde ja, bei mir auch aufgestemmt, das Kiefer. Manchmal frage ich mich nicht, ob ich nicht vielleicht auch für die Mundhygiene Spritzen nehmen soll. Das ist schon ein bisschen übertrieben, aber ich trotzdem. Für alles, zu fürs Einschauen. Also, neulich haben wir gedacht, so also Zahnbürsten, die sind ja voller Bakterien, oder? Naja, deswegen wechselt man die Zahnbürste ja regelmäßig. Mhm. Was ist regelmäßig? Ja, so. Also nicht nur die Borsten schief. Ich habe ja 3 Monate, oder? Ein bis 3 Monate. 3 Monate, sowas mache ich meistens. Also mit Zahnbürsten sagt man das ja. Es gibt ja angeblich ganz viele Leute, die sich die Zahnbürste mit Partner teilen, Partnerin teilen. Ja, muss man aber nicht, wenn man ab dem Anstand muss man nicht so oft wahrscheinlich. Ist letztes Wochenende passiert. Wie bitte? Ja, weil ich bei der Oma war und mein Zahnbürsten vergessen habe. Mir ist es ja auch schon passiert. Und die Oma hat nur 10. Also nein, ich habe die vom Stefan genommen. So. Nicht die von der Oma, ne? Ja, wenn man bevor sich ich keine nehme. Das ist aber man, das ist kein Standard. Mir ist auch schon 2-3 Mal passiert, dass ich das versehen, das von meiner Frau genommen habe. Ja, wir tun auch andere Flüssigkeiten austauschen. Du hast noch ein bisschen ein Uso in mein Wasser. Ich fange jetzt mit dem nächsten Thema an, wenn er die Gesehen noch studiert. Das nächste Thema lautet die Ausstellung, wo ich war. Glossar, die Ausstellung lautet Goslar. Form und Paragraph. Also wir bewegen uns im Schnittfeld zwischen Freiheit und Vorschriften, um ein reibungsloses Zusammenleben zu ermöglichen. Mhm. Ja, wir sind praktisch in der Schule. Und im Architekturzentrum, Architekturmuseum, da hat es eben so eine super Ausstellung, in die schon vorbei in ist. In Wien. Das ist AZW wahrscheinlich. Wirklich? Museumsquartier. Ja, da gibt es diese Umfrage, welcher Sicherheitstyp bin ich? Ja, du machst es aber. Nein, braucht man nicht. Aber da haben sich nicht so alles aus. Nein. Außen werden rausgeschnitten. Nein. Wie jetzt? Na, du. Ja kein Mensch zu. Deswegen du es jetzt zweimal schneiden. Alter. Na, wir schneiden dann immer zweimal. Schneid ich oder schneidest du? Ich glaube, ich muss schneiden, weil sonst ist das ja nicht hörbar. Alter, das ist halt eine Frechheit, oder? Findest erste du das Frage. Vor? Entschuldigung, aber wer hat da die Podcast-Kompetenz in die Runde gebracht? Ich. Was? Scheiße, Alter. Was? Ich sage jetzt einmal ganz mutig, ich. Ja, bitte, genau. Alles sitzt umgekehrt. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Klo muss und noch einen Schreiber mitnimmt, das geht nicht. Du kannst ruhig aufs Klo gehen, die Biene, die, wir reden weiter, wir reden über die. Und du kannst dann, während du den Podcast dann anhörst, die neuen Erfahrungen dann machen. Also geht mal vor dem Podcast aufs Klo. Was bist du mit da? Ja, wenn ich hab da so viel zum Trinken. Wie oft bist du schon aufs Klo gegangen? Praktisch nie. Verschwindet geringe Zahl. Okay, wir machen das jetzt dann so, Bini. Ich werde jetzt das Konzept erklären. Vom Titel seiner Idee. Wir werden jetzt dann gleich sagen, was wir machen. Zugehört. Zuerst musst du ankreizeln und dann müssen wir aber sagen, was wir angekreizelt haben. Mhm. Gar nicht, dass man dann, ich mach was anderes. Tust du schon vorlesen? Na. Und dann möchte ich noch erzählen über freitags nachts in der U-Bahn in Wien, dass da alle so laut sind und dass es so nervig ist. Mann, du bist so ein alter Mann. Ich bin wirklich alt. Vor allem, es war nicht nur Freitag nachts, sondern es war abends. Ich bin um 8 Uhr angekommen in Wien und bin dann mit der U-Bahn gefahren und in Meidling in den Zug eingestiegen und da waren schon so Lederhosen-Tarzans, die ganze Zeit so schwächerter Dosenbier getrunken und du hast genau gewusst, was die wählen. Also... Das hat die ja ansieft. Naja, weil sie mit ihren Drecks Prolo Ux Ux Musik auf Lautsprecher in der U-Bahn gefahren sind. Das braucht keiner. Du bist jetzt schon 80-jähriger Mann. Ich bin jetzt schon 80, obwohl ich nur 34 bin, ich weiß. Und dann bin ich bei der Thalierstraße ausgestanden und da haben irgendwelche Linken die ganze Zeit durch die Gegend krallt auf die andere Gürtelseite. Kannst du dir vorstellen, rallen ist ein kärntnerischer Ausdruck für schreien. Kannst du dir vorstellen, wie nervig laut es ist, wenn jemand von der einen Gürtelseite auf die andere Gürtelseite schreit? Stopp! Rechts! Da sind Stifte. Die hängen da neben dem Kastel. Hallo. Nein, stopp. Nein. Das schneide ich aus. Ja, und jetzt links, da hängen sie. Entschuldigung. Bleistift. Da, jetzt kriegst du es wieder. Jetzt kennst du mich alle am Arsch. Johansi, braucht keiner. Johansi yourself, Alter. Also sie waren laut. Ja, das hat mich genervt. Okay, weil ich ich wollte mehr Ruhe haben, ja. Ich zahle auch Steuern, so ist es. Hat schon wieder Probleme mit der Nachbarin oder was? Nein, mit der U-Bahn, aber das ist sehr kurzes Thema. Mit die U-Bahn. Probleme mit der U-Bahn, mit Uber, mit Fahrtendienst? Mit der U-Bahn. Benutze ich nicht. Also Titus, dann frag uns einmal. Okay, dann darf ich mal anfangen. Also wir machen es so, jeder kreist sich dann heimlich an. Dann noch deine Bedürfnisse und dann sagen wir, was wir aber danach, nachdem wir gekreist haben. Ja, danach dann mal Punkte zusammenziehen und ich mache nicht mit, weil mir das eigentlich nie interessiert. Okay, aber dann... Nein, mir interessiert das Ergebnis nicht. Das ist ja okay, ja, mich, das ist ja so, mich interessiert. Das ist schon irgendjemand interessiert. Das ist nein, ich sag's euch gleich im Vorhinein. Nein, ich sag's euch im Vorhinein. Ja. Bei solchen Sachen hätte ich immer noch gerne eine extra Antwortmöglichkeit, weil es gibt immer nicht das Perfekte für mich. Nein, es ist ja jetzt keine wissenschaftliche Umfrage, sondern das ist ja so, das kriegst du bei der Ausstellung mit zum Ausfüllen und wenn du Test am Sonntag. Ja, genau, so, Ort, so wie Gerda Rogers. Was ist der Kronenzeitungstest am Sonntag? Nein, das haben wir einmal gemacht, da waren wir auf Wanderurlaub 13. Und im Zug ist so ein Ding gelegen. 13 Fragen und die erste lautet, kennen Sie diese Situation? Sie verlassen die Wohnung und müssen zurückgehen, weil Sie befürchten, das Bügeleisen könnte noch eingeschaltet sein. Nein. Ja, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben, okay. Ja. Zweite Frage. Sie erhalten das Angebot, eine Sturmversicherung für Ihr Hausdach abzuschließen. Wie reagieren Sie? Nicht uninteressant. Ich bin doch kein Getreidebauer. War lustig. Und habe ich schon längst. Habe ich doch schon längst. Aber wenn du nur die Hälfte liest, check ich die Fragen nicht. Darf ich das sagen, wie das geht? Du isst deine Peanuts und sei still. Dritte Frage. Nein, wir haben ja noch keine Antwort gegeben. Zweite Frage. Sie erhalten das Angebot, eine Sturmversicherung für Ihr Hausdach abzuschließen. Wie reagieren Sie? A. Klingt nicht uninteressant. Ich bitte den Versicherungsmakler um weitere Informationen. B. Sachen gibt's. Ich bin doch kein Getreidebauer. C. Habe ich doch schon längst. So. C natürlich. Habe ich doch schon längst. Ich habe keine Sturmversicherung für das Haus doch, weil das auf die Versicherung vom Haus geht. Hey, also Uso mit mich, das schmeckt also interessant. Das wird immer grausiger. Ja, wer ist der Titus, Alter? Uso mit Kaffee, Uso mit Milch. Okay, was ist der Wert oder geil? Spitzer Zitronen reinhaben. Ein Spitzer Zitronen. Ein Spritzer. Dritte Frage. Jetzt nichts ankreuzen. Ihr Smartphone schickt Ihnen eine Sturmwarnung. Antwort A, ich verlasse den Arbeitsplatz und fahre nach Hause, um sicherzugehen, dass alle Fenster geschlossen sind. Antwort B, ich rufe meine Nachbarn und bitte sie, ihn, meine Wohnung nach den, in meiner Wohnung nach den Rechten zu sehen. Oder dritte Antwort, ich suche auf Instagram nach coolen Wolkenfotos und beobachte das Ereignis online. Siehst, und genau da brauchst du jetzt, wollte ich gerade sagen, ich hab kein fucking Smart Home. Du hättest ja, vielleicht eins. In der Zukunft, in der foreseeable Future. Ja, na, ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich habe ja vergessen, das Gas auszuschalten beim Ofen und fühle mich wohl. Na echt, ich bin da drauf hingewiesen worden, aber hoppala. Hoppala. Aber Hauptsache Kotter streicheln, gell? Was mache ich denn da jetzt? Ich würde wahrscheinlich am ehesten echt... Nachbarn, ne? Der hat aber nicht den Schlüssel abgelegt, ne? Nein. Ja, ich mache nichts. Ich habe bei 2 nichts und bei 3 jetzt auch nichts. Dann würde ich Instagram machen. Instagram. Viertens. Wie beleuchten Sie den Christbaum? A. Lichterkette, B. Kerzen oder C. Es gibt keinen Christbaum. Ich hab B. Auf den Braun brennenden Kerzen, schön. Weil ich bin nämlich Traditionalist. Ich habe keinen Christbaum, aber nicht, wenn daneben steht. Die Antwortmöglichkeit ist nämlich, ich habe keinen Christbaum. Angeblich soll die Baumharze Allergien auslösen. Ich habe keinen Christbaum, aber nichts hat mit, das hat nicht mit dem Baumharzen zu tun. Es gibt ja Leute, tun. Die kaufen ein Gitterbett, weil das Holzart keine Allergien auslöst. Zierweil, Zierwinger. Voll geil. Ja, damit er sich jetzt schon mal dran gewöhnt. Wir haben so ein Zirbenkissen. Zirbenkissen? Nee, haben wir geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Das verlangsamt den Puls um, ich weiß nicht wie viel. Oh, ist so beruhigend. Ich bin ganz chillaxed da drinnen im Schlafzimmer. Warte mal. Frage 5. Sie haben eine Altbauwohnung gekauft. Was machen Sie als erstes? Ich vereinbare einen Termin für eine Wünschelroutenbegehung. Oder ich kaufe eine Flasche Rotwein und stoße auf die neue Wohnung an. Oder ich bestelle eine einbruchsichere Türe. Ich habe B genommen und aus Rotwein habe ich durchgestrichen und Bier drüber geschrieben. Schön. Oder Uso. Ja. Ja, bitte, Wein. Ja, ich bin auch für Wein. Obwohl, ja. ich würde schon eine Sicherheitstür, die schauen extrem unsicher aus, diese Türen bei den Altbauwohnungen, wo es so neben unserem Fenster. Extrem unsicher, ja. Sechstens, sichern Sie sich beim Fensterputzen. Nein, ich wohne im Erdgeschoss. B, ich lasse meine Fenster von einer ISO-zertifizierten Firma putzen. C, wird schon nichts passieren. C. Oder D, ich putze meine Fenster nicht. Nein, meine Fenster putze ich nicht. Ich putze schon. Wer putzt Fenster, Alter? Ja, sicher. Zweimal im Jahr, einmal im Jahr schon. Mit Mall. Sicher putze ich. Zweimal im Jahr. Musst du meine Fenster putzen? Die gehen ja noch nicht geputzt, weil die sind ganz neu. Auf. Bläht ist nur oben dann. Oben ist Bläht, aber ja, sonst. Ja, aber oben kann man sehen. Aufmachen. Nur bei den alten habe ich nicht rausgelehnt. Und dann habe ich mich halt rausgelehnt und umputzt, weil da waren die oberen äußeren Fenster zum Kippen und das obere innere zwar zum Aufmachen, aber das Kippen bringt ja dann nichts, wenn du die Oberlichter nur kippen kannst, dann musst du die nach außen beugen, um es von außen putzen zu können. Ja, die neuen Fenster, also das sind alte VPK-Karte, die sind nicht so fürs Putzen geeignet, aber die neuen, die passen schon. Achtens, Sie sehen am Berg schlecht aus, gerüstete Halbschuh-Touristinnen. Erster Gedanke, wenn das nur gut geht. oder? Hoffentlich zahle ich nicht mit meinen Steuergeldern dessen Bergung, oder? Hoffentlich gibt es hier überall Handyempfang. Natürlich B. Also, ist klar. Na, B habe ich noch nie gedacht, aber öfters am Schneeberg zum Beispiel, A, wenn das nur gut geht, und das mit Handyempfang denke ich mir auch öfters, ja. Ich scheiße auf dem Handyempfang. Das denke ich mir öfters bei alten Leuten, die kurz vorm Herzinfarkt, also dem man Herzinfarkt schon richtig, anzieht. Das ist schon eigentlich sind es übergewichtige Leute mit einem roten Schädel. Ja. Die haben gesund ausschauen. Naja, der Schädel ist meistens blach, aber alles andere ist rot bei ihnen. Ja, das ist also, die sind oben weiß, Stirn, bis zur Nase, und dann werden sie ganz rot. Kennst du das? Eher under pressure hassen die. Bei mir halt. Also. Na, wir haben in der, auf der Uni jemanden gehabt, der hat immer so ausgeschaut. Okay. Under pressure. Okay, in der Begegnungszone bewundere ich Fußgängerinnen, die in der Mitte gehen. Ich fühle mich dort unwohl. Oder wundere mich, dass das alles legal ist. Oder Wien ist anders, das finde ich gut. In Graz gibt es ja auch so eine, da bin ich jetzt erst drüber gegangen am Montag und habe gemerkt, geil. Na, ich denke manchmal schon ein bisschen legal, weil... Bin trotzdem den anderen weggegangen, den wenn alten du dir anschaust, Weg, wo wie unverantwortlich diese Leute kehren, nicht in den Vertrauensgrundsatz eingeschlossen. Die Fußgänger? Ja, richtig. Wieso nicht? Ja, weil sie das Telefon in der Hand haben und da pausen oder reinschauen. Meistens. Und das sind so, wie nennt man das, wenn man jemanden ignoriert? Ignorant. Ignorant. Wie nennt man das, wenn man jemanden ignoriert? Ignorant, ja. Ja, sind sie. Sie fahren mit dem Aufzug. Er bleibt zwischen zwei Stockwerken stehen. A, das war garantiert das letzte Mal, dass ich in einen Lift eingestiegen bin. B, das kann mir nicht passieren. Ich gehe immer zu Fuß wegen der Fitness. Oder C, ich drücke auf den Knopf mit der Glocke und warte ab, was passiert. C. C. B. Was ist B? Ich gehe immer zu Fuß. Ich glaube, jetzt sogar beim... Ja, was ist das? Na. Immer? Na. Ja, ich gehe immer zu Fuß. Elftens, sie liegen in der Badewanne, ihr Partner kommt ins Bad und föhnt die Haare. Erstens, oh, ja, Alter. A, bist du wahnsinnig, raus sofort. B, der Viehschalter hält doch immer, oder? Der Viehschalter. Der FI-Schalter. Drittens, kannst du bitte mein Handy bringen, mir ist Fahrt. Geh okay, natürlich nichts davon. Ah, was ist das? Ich frage, ob er zu in die Bordwand kommt. Der FI-Schalter wird schon, glaube zumindest. Ohne Föhnern, natürlich. Also, mir ist es ja wurscht. Multisexual Biene. Du wirst ja eben Wasser sterben, also. Ja, ey. Und schon wieder ein Kreisschluss. Zwölftens, das Mietauto macht einen Signalton darauf aufmerksam, dass sie sich angurten müssen. A, das Geräusch kenne ich nicht, ich gurte mich an, bevor ich den Motor starte. B, haha, ich liebe meinen Gurtschlossadapter, da kehrt Ruhe ein und ich bin nicht gefesselt. Oder C, diese Art der Bevormundung nervt aber gut. Entschuldigung, was ist denn bitte ein Gurtschlossadapter? Ja, das ist in Wirklichkeit einfach ein angeschnittener Gurt, den du einsteckst, so damit das Auto glaubt, es ist angurtet. Sowas haben zum Beispiel Bodyguards und sowas. Ja, und Taxifahrer Warum? Verwenden das. Ja, der Bodyguard muss ausspringen und die Waffe ziehen und der darf nicht dabei angeschnallt sein. Okay, aber Taxifahrer? Why? Ja, Taxifahrer haben wir uns ja nie angeschnallt. Weil sie nicht steppert ist zum Anschnallen angeschnallt sein. Das ist nicht die ganze Zeit. Ja, und dann, Busfahrer ja genauso. Und dann Beifahrersitz, im Taxi schnallt sich ja niemand an, also haben sie dort meistens auch einen Adapter drinnen, weil sonst Also ich habe natürlich Frage A. Frage 10, 12 mal abgeordnet, natürlich Antwort A. Danke. Ja, natürlich. Das ist weil, schnall dich an, kleine bei Maus, mir ist eher sonst fliegst du aus dem Auto. Ja, Bevormundung, aber gut. Das haben wir als Kinder immer gesungen, wenn Alter. Sie Freunde ich mein, von meinen Eltern nicht anschnallen wollten. Beobachte mal Leute, die sie anschnallen. Ja, meistens links im ersten Gange, fahren los und dann schnallen sie sich an. Die macht es eigentlich auch manchmal. Und ich will da keine Piepserei hören. Das nervt. So, 13. Sie sehen, wie eine sichtlich betrunkene Person ein Nachtlokal verlässt, zu ihrem Auto geht und einsteigt. Was machen Sie? Habe ich schon mal gemacht. Ich gehe weiter. Was, du bist betrunken im Nachtlokal? Nein, ich habe schon mal jemanden angeredet und mit dem eine Stunde lang diskutiert und ihm die Autoschlüssel weggenommen. A, ich gehe weiter, schließlich ist der Gastronom für den Missstand verantwortlich. B, ich bin die betrunkene Person. C, ich rufe ohne zu zögern die Polizei. Nichts davon. Ja, D. Ich habe mit der Person geredet und nachher den Gastronom informiert und der hat ein Taxi gerufen. Na bitte. Biene, das wobei ist der Gastronom gesagt hat, ja, was geht mir das an? Boah. Der hat nicht einmal sein Auto gefunden, so betrunken war. Der ist am Parkplatz gestanden und hat sein Auto gesucht. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir einen Schlüssel, ich probiere einfach beim Auto, weil der wollte mir einen Schlüssel oder so, der wollte wirklich fahren. Dann habe ich ihn ausgetrickst ein bisschen. Du bist so gescheit. Du bist weggerannt mit Schlüssel. Nein, ich habe ihm einen Schlüssel weggenommen und habe gesagt, die geben mir ihm nicht, weil er kann sichtlich nicht mehr heimfahren. Währenddessen habe ich meinen damaligen Freund reingeschickt zum Wirten. und habe gesagt, er soll bitte ein Taxi rufen. Danach sind wir zurückgekommen zu den Feierlichkeiten, bei denen wir waren, mit einigen Medizinern, die gefragt haben, wo wir so lang waren. Wir haben ihnen die Geschichte erzählt und der hat dann gesagt, ja, und wieso tust du das? Was geht dir das an? Und dann habe ich mir gedacht, Alter. Habt ihr das auch manchmal so Situationen, wo man weiß, wenn ich jetzt wollte, dann könnte ich jetzt so irrsinnig auf den Putz hauen und ich könnte ganz einfach was auf die Nasen kriegen dabei. So dieser Trainspotting-Moment, wo Backby, jetzt weiß ich, was genau, was du meinst. Das Heferl runterhaut. Und nochmal sicherheitsmäßig das Messer auf die Seiten legt, bevor er runtergeht, um sich zu prügeln. Ja. Was für ein Sicherheitstyp bist du? Wahrscheinlich höchste Punkte, hohe Punktezahl, ne? Mittler, aber ganz knapp 21 Punkte habe ich. Also ich bin haarscharf am niedrigsten. Ich habe keine Punkte, weil ich das meiste nicht angreizt habe. Ja, also im zwischenmenschlichen Bereich bin ich, glaube ich, schon ein bisschen querulant. Achso, nein, wir sind ja. Also, es reicht. Was denn? Es reicht. Was ist das nächste Thema? Nein, wir sind eh schon fucking leer. Fertig, oder? Ja. Wir sind komplett leer. Wir sind Sicherheitstyp 2. Du bist Sicherheitstyp was? Querulant? Ich glaube, ich bin minus, so wie du, nur weiter unten. Also kurz vorm Abstieg auf die Band. Okay. Ich bin Sicherheitstyp D. Und ich bin aufs Klo. Wie geht's? Fertig. Ja. Tschüssi. Wiedersehen.